Hühnerficker, warum sagen es Gamer? No! Hühner sind gefährlich. Pause gibt es im Online-Modus nicht, wenn du bissen musst. Hol dir ein Eimer Vite F. Wir sind Gamer. Von jung bis alt. Wir ficken gemeinsam, nicht nur im Geschlechtsverkehr. OMG, Rentner zocken auch. Ein Opa aus Japan war über 80 und hatte über 300 Stunden in Call of Duty. Sein Lieblingssatz: Noobs müssen leiden. Wir sind Gamer, wir stellen in Games. Record im Real Life auf, Gamer. Haben den Weltrekord für Sitzen. Geil, geil, Bro! Endlos geiles Fratzengeballer aus der Tastatur. Kann unser Arsch auf dem Stuhl entspannen. Wir sind Gamer. NPCs haben manchmal ein Eigenleben. In Skyrim kann es passieren, dass ein Huhn einen Mord meldet. Ja, ein Huhn, die Kaiba. Motiviert. WTF? Meint der jetzt ChatGPT Pro? Keine Ahnung. Wir sind Gamer. Gaming ist mehr. Viel mehr. Gaming ist kein Hobby. Es ist unser Leben, das alle leben sollten. Fuck off the real life. Der Bass in Dyson Song muss bleiben. Doch.